this world will be. Neue Brille, wer ich bin, mit dem Video fing es an. Jeder dachte, dieser Junge hätte einfach keinen Plan. Und so kam es dazu, dass ich bekannt und auch verhasst war. Mich verbannt, alle stellten mich als Arsch da. 9 Jahre Rap und auf einmal kommt der Punkt, an dem einfach keiner merkt, ich bin kein G im Untergrund. Sie dissten munter und verboten mir den Mund. Depression ist nicht gesund, schrieb mir meine Finger wund. Stellungnahme zu dem Schund, sie drehten alles um. Ich sei link und so falsch und meine Texte seien dumm. Ich bog mich für sie krumm und plötzlich kam der Sprung. Ja, ich war damals noch jung, lebte für Unterhaltung. Und Nachdenklichkeit überkam ich und ich weiß noch genau, dass ich der Preis, etwas anderes zu sein, nicht mehr lohnt, wenn man nur Neid und Hass zu spüren kriegt. Ja, es war soweit, ich war blass in diesem Krieg. Gegen Spam, gegen Fakes, gegen Hater, die sich dachten, Tricky M, der soll mal bluten für die ganzen Sachen. Unschuld beweisen ist so schwer in diesen Tagen. Ich würde meinen Kragen aus der Schlinge ziehen und sagen, dass ich eingesehen hätte, wo jetzt mein Fehler lag. Doch so war es nicht, ich dachte anfangs über jeden Tag, an dem ich Feedback bekam, in dem nie etwas stand, dass mein rapmäßiges Ziel jemand wirklich super fand. Doch der ganze Kampf musste weitergehen, okay. Also fand ich Mittel und Wege, über allem zu stehen. Aber jeden Tag zu sehen, dass die Menschheit naiv mir den Engpass verlieh und es ernsthaft verschwieg, dann verkrampft mir auch die Motivierung meiner Werke. Warum hab ich Angst, dass ich schon morgen daran sterbe, vielleicht heute noch verlerne, dass auch Leute aus der Ferne sagen, sie hätten mich gerne. Es fehlt das Vertrauen, nein, es fehlt dieser Glauben. Ich kann sagen, was ich will, es wird ein ewiges Taumeln. Träume ich, dann soll mich jemand wecken, doch zu spät. Leugne ich die Hater, leugnen sie Identität und verbreiten nur Gerüchte, die geglaubt wird, oh je. Sie erlauben sich zu viel, ich verstaub wie ein Porträt der Vergangenheit, gerät in Vergessenheit. Was mir jetzt noch bleibt, ist der Schmerz und das Leid. Ich kann sehen, was geschieht, verstehen, was man sieht. Darum flehen, doch geriet in dem Hass bei jedem Lied. Mich umgibt dieser Schleier, das Geleier krieg ich ab. Doch es geht noch weiter, diese Neider hab ich satt. Und egal was ich noch sag, es wird einfach ignoriert. Denn sie glauben, was sie wollen und scheißen drauf, was dann passiert. Vielleicht muss ich es einsehen, es ist mein Problem und keiner wird's verstehen. Nein, sie sagen, scheiß auf den, scheiß auf mich zurecht, scheiß auf meine guten Tracks, scheiß auf meinen Rap, scheiß auf diesen realen Text, scheiß auf Tricky M und ja, ich scheiß auf jeden Fan. Ja, verdammte Scheiße, denn scheiße sind die Leute, wenn diese Scheiße rumerhält, kriegt die Scheiße auch noch Geld. Wenn Scheiße sich verkauft, dann wird die Scheiße euer Held. Scheiß auf dieses Album, ich bin scheiße, du bist gut. Also scheiß ich auf mein Leben, es ist scheiße, was ich tu. Hat doch alles keinen Sinn mehr. Scheiße. Scheiß auf den Beat. Amen.